1. Früher lassen Ephraims Wort furcht aus, da ein führend Roll in Israel einnahm, doch durch den Gottesdienst verschuldet sich und will seine Lebenskraft. 2. Hutzutage sundigen sie fortwährend, indem sie aus silber Gottesbilder nach ihrem eigenen Entwurf und fertigen, obwohl dies le diglich das Werk von Handwerken ist. Es wird berichtet, dass die Menschen dicen Statuen huldigen und sogar Kalbe kussen, warend sie Opfer darbringen. 3. Aufgrund dieses Verhaltens werden sie wieder morgenable oder der Frühe Tau verschwinden, vergleichbar mit Spru, die vom Wind verwet word, oder Rauch, der Dirch ein Gitter absiet. 4. Denik bin ich der Herr, den Gott, der Dich bereits aus Ägypten herausgeführt hat, du solltest keinen anderen Gott anerkennen, das außer mir keinen Retter gibt. 5. Ich war es, der sich deiner in der Duren Wustanum und dir in diesem trockenen Land die notwendig versorgt zu kommen ließ. 6. Doch je satter sie durch die guten Wei den Werden, desto mehr wuchs er übermacht, was schließlich dazu führte, das sie mich vollkommen vergessen. 7. Aus diesem Grundwort ich ihnen y ein Low gegenübertreten und ihnen am Wiedrand auflorn, so y es ein Panther tat. 8. Ich word sie y ein Barin angreifen, der man ihr Jungen geraubt hat, und word er inerste zerreißen, damit weil tier sie dort verschlingen konnen. 9. When ich dich ins Verderben stirs, Israel, wer bleibt dann noch übrig, der dir in dieser Situation beistehen oder helfen konnte. 10. Wo ist nun dein König, der dich retten konnte, oder wo sind dein Anführer, von denen du einst fordertest, sie sollten dir recht verschaffen. 11. In meinem Zorn habe ich dir zwar einen König gegeben, doch in meinem Grimm wird ich in dir nun auch wieder wegnehmen. 12. Die Schuld Ephraims ist sicher dokumentiert und sein Sünden sind y in einem Archiv verwahrt, so dass sie nicht in Vergessenheit geraten. 13. Obwohl die Wien eine Geburt über in kommen, verholt of sich y ein uninsichtiges Kind, das im entscheidenden Moment nicht den Weg ins Leben findet. 14. Sollte ich sie wirklich aus der Mark des Todds befreien oder sie vor dem Grab retten? Todd, bringe den Plagen, Grab, seich den Vernichtung, den ich empfind kein Mitleid mehr. 15. Selbst wenn Ephraim und der seinen Bruden gedeiht, wird ein heißer Ostwind des Herrn aufkommen, der sein Quellen versiegen last und all sein Schatz erwart.